friends. Guten Morgen, Freunde. We will continue with Colossians 4, verse 7 in the Passion. Wir machen weiter mit Kolosser 4, Vers 7 in der Passion-Übersetzung. It starts with a word that I found very difficult to pronounce when I was a kid. Der Text beginnt mit einem Wort, das ich als Kind sehr schwer auszusprechen fand. Tychikus. Tychikus. But obviously he was an important person in the life of the Apostle Paul. Doch offensichtlich war es eine wichtige Person im Leben des Apostel Paulus. It's very interesting what he says about Tychikus. Es ist sehr interessant, was er über Tychikus schreibt. Look, he said, Tychikus will tell you all about what is happening with me. Schau, er sagt, Tychikus wird euch berichten, was mit mir geschieht. When Paul said that, what was he thinking? Woran hat Paulus gedacht, als er das schrieb? You know, we have to understand, and this actually expresses a lot. Das müssen wir verstehen, das drückt schon eine Menge aus. Because if you study the life of the Apostle Paul, don't just read his letter. Wenn du das Leben des Apostels Paulus studierst, dann lese nicht einfach nur seine Briefe. When you study his life, you will find out something very amazing. Wenn du sein Leben studierst, wirst du etwas sehr Erstaunliches entdecken. That he must have been such a man of such deep love and care. Er war ein Mann mit einer solch tiefen Liebe und Fürsorge. That the people in the churches that he related to also were very caring about him. Dass die Menschen in der Gemeinde, mit der er zu tun hatte, genauso fürsorglich mit ihm waren. And he suffered so much for the church. Er hat so viel für die Gemeinde gelitten. Remember, this is not. This was not written yesterday. Vergiss nicht, dass dies nicht gestern geschrieben wurde. Paul can just tweet or post something on Instagram telling what's going on with him. Paulus konnte nicht twittern oder etwas auf Instagram posten, um mitzuteilen, was mit ihm los war. Neither could he make a phone call. Er konnte auch nicht telefonieren. So they never knew. Is he in prison? Is he free? Is he tortured? Is he still alive? Sie wussten also nie. Ist er im Gefängnis? Ist er frei? Ist er gefoltert worden? Lebt er noch? And they cared about him. Sie sorgten sich um ihn. And because he cared about them, he wanted them to know what's going on with him. Und weil er sich auch um sie sorgte, wollte er sie wissen lassen, was mit ihm los war. So this sentence that he made here expresses a sincere care and concern for the people. Dieser Satz, den er hier sagt, drückt also eine aufrichtige Fürsorge und Sorge für die Menschen aus. It was not about him. Hey guys, I want you to know what's going on with me, so you can cry with me or pray for me or send me an offering. Es ging nicht um ihn. Hey Leute, ich möchte, dass ihr wisst, wie es mir geht, damit ihr mit mir weinen, für mich beten oder mir ein Opfer schicken könnt. No, they had a true, sincere heart-to-heart connection. Nein, sie hatten eine echte und aufrichtige Herz-zu-Herz-Verbindung. And you can find that if you study his life. Du findest das heraus, wenn du sein Leben studierst. So he wanted them to know what's going on in his life so they're at peace. Er wollte sie wissen lassen, was in seinem Leben passiert, damit sie beruhigt sein können. But look at this. Aber schau mal. Tychikus will tell you what is happening with me, he says. Tychikus wird euch berichten, was mit mir geschieht. But then he says, but I've sent him to you so that he could find out how you are doing in your journey of faith. Dann sagt er, ich habe ihn zu euch gesandt, damit er herausfindet, wie es euch auf eurem Glaubensweg geht. You see, this is true church life. Das ist das wahre Leben in der Gemeinde. It's giving and receiving. Es ist ein Geben und Nehmen. It's always a mutual surrender to one another. Es bedeutet immer eine gegenseitige Hingabe aneinander. So Paul was not only concerned how they were, neither was he only concerned for them to know how he was. Paulus war also nicht nur besorgt, wie es ihnen ging, er war auch nicht nur darauf bedacht, dass sie wussten, wie es ihm selbst ging. Paul wanted to know, how are they walking in the faith? Is there anything I can do to help them? Paulus wollte wissen, wie sie im Glauben wandeln. Gibt es irgendetwas, das er tun kann, um ihnen zu helfen? Look, he says, and bring comfort and encouragement to your hearts. Er sagt, und euren Herzen Trost und Ermutigung bringt. So here again, when Paul wanted to know how they were doing in the journey of faith, it was not a selfish thing. Hier noch einmal, Paulus wollte wissen, wie es ihnen auf dem Weg des Glaubens geht. Das war keine egoistische Angelegenheit. Hey, I want to know how they are doing, because if they are doing well, I am a great apostle and I've planted a successful church. Hey, ich möchte wissen, wie es Ihnen geht, denn wenn es Ihnen gut geht, bin ich ein großer Apostel und habe eine erfolgreiche Gemeinde gegründet. You know, the impressive thing with Paul was he was such a powerful apostle and there was nothing selfish in his life. Das Beeindruckende an Paulus war, er war solch ein mächtiger Apostel und hatte überhaupt nichts Selbstsüchtiges in seinem Leben. Oh, do we need apostles like this today in the body of Jesus Christ? Oh, solche Apostel brauchen wir heute im Leib Jesu Christi. There is such a sincere and honest concern for the bride of Jesus Christ. Dass sie sich so ehrlich und aufrichtig um die Braut Jesu Christi kümmern. So Paul had a spiritual son, although he doesn't call him a spiritual son. Paulus hatte also einen geistlichen Sohn, auch wenn er ihn nicht als solchen bezeichnet. But he obviously was a very, very trusted companion in serving Jesus. Aber er war offensichtlich ein äußerst vertrauenswürdiger Gefährte im Dienst für Jesus. He said, we need to know how you are, because if you're not well, we are coming to encourage your hearts, not to tell you off, not to rebuke you. Er sagt, wir möchten wissen, wie es euch geht, denn wenn es euch nicht gut geht, kommen wir, um euch zu ermutigen, nicht um euch zu schelten, euch zurechtzuweisen. Not to tell you, hey, why didn't the church grow? What's going on here? Fix it, people. Nicht um euch zu sagen, hey, warum ist die Gemeinde nicht gewachsen? Was ist hier los? Bringt es in Ordnung? It was a true, genuine concern. Es war eine echte, aufrichtige Fürsorge. You see, true ministry of Jesus Christ will always bring comfort and encouragement. Du siehst, der wahre Dienst von Jesus Christus bringt immer Trost und Ermutigung. Since every single Christian is called to be a, so to say, minister of Jesus Christ. Jeder einzelne Christ ist dazu berufen, sozusagen ein Diener Jesu Christi zu sein. All of us are called to bring encouragement and comfort to the hearts of our brothers and sisters. Wir alle sind dazu berufen, Ermutigung und Trost in die Herzen unserer Brüder und Schwestern zu bringen. Look how kindly he speaks of his friend. Schau, wie liebevoll er von seinem Freund spricht. He is a beloved brother in Christ. Er ist ein geliebter Bruder in Christus. A faithful servant of the gospel and my ministry partner in our Master Yahweh's work. Ein treuer Diener des Evangeliums und mein Partner im Dienst für das Werk unseres Herrn Yahweh. You know, I don't know if you can identify with what he's saying here. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem, was er hier sagt, identifizieren kannst. I can. Ich schon. And I'll tell you why. Ich sage dir auch warum. Because when I read these words, I feel exactly like this. These words are very real to me. Wenn ich diese Worte lese, fühle ich genauso wie er. Diese Worte sind für mich sehr real. The people that God has given me fit perfectly into this description. Die Menschen, die Gott mir geschenkt hat, passen perfekt zu dieser Schriftstelle. You know, I think of Vinicius, a beloved brother in Christ, but a faithful servant of the gospel and my ministry partner. Ich denke an Vinicius, einen geliebten Bruder in Christus, einen treuen Diener des Evangeliums und meinen Partner im Dienst. You know, sometimes I consider myself the richest man in the world. Manchmal halte ich mich für den reichsten Mann der Welt. You know, I said to Daniel the other day. Neulich sagte ich zu Daniel. I said, you have no idea how much joy you bring to my heart. Du hast keine Ahnung, wie viel Freude du meinem Herzen bereitest. Faithfully and consistently. You have walked on my side. Treu und beständig stehst du an meiner Seite. You know, Daniel is not an employee, although he is. Daniel ist kein Angestellter, auch wenn er doch einer ist. But Daniel truly is a faithful servant of the gospel and my ministry partner. Daniel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein treuer Diener des Evangeliums und mein Partner im Dienst. See, that's how it's supposed to be in the kingdom of God. We are not a business. Genauso soll es im Reich Gottes sein. Wir sind kein Unternehmen. That's why I don't like leadership principles that are taken from the system of this world and put inside of the church. Deshalb mag ich keine Führungsprinzipien, die vom System dieser Welt übernommen und in die Gemeinde eingebracht werden. Paul showed us that he functioned differently. Paulus zeigte uns, dass er anders handelte. And so we all need to. Und das sollten wir auch tun. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.